Als sie vom Essen wieder heraufkamen, lag das Paket mit den Decken schon in Hans Castorps Zimmer auf einem Stuhl, und zum ersten Mal machte er an diesem Tage Gebrauch davon. Der geübte Joachim erteilte ihm Unterricht in der Kunst, sich einzupacken, wie es alle hier oben machten, und jeder Neuling es gleich erlernen musste. Man breitete die Decken, eine und dann die andere, über das Stuhllager, so dass sie am Fußende ein reichliches Stück auf den Boden hingen. Dann nahm man Platz und begann, die innere um sich zu schlagen, zuerst der Länge nach bis unter die Achsel, hierauf von unten über die Füße, wobei man sich sitzend bücken und das gefaltete Ende doppelt fassen musste, und dann von der anderen Seite, wobei der doppelte Fußzipfel gut an den Längsrand zu passen war, wenn die größtmögliche Glätte und Ebenmäßigkeit erzielt werden sollte. Danach beobachtete man genau dasselbe Verfahren bei der äußeren Decke. Ihre Handhabung war etwas schwieriger, und Hans Castorp als Stümper und Anfänger ächzte nicht wenig, indem er sich bückend und wieder ausstreckend die Griffe übte, die man ihn lehrte. »Nur einige wenige Altgediente«, sagte Joachim, »könnten beide Decken gleichzeitig mit drei sicheren Bewegungen um sich schleudern. Aber das sei eine seltene und geneidete Fertigkeit, zu der nicht nur langjährige Übung, sondern auch eine natürliche Anlage gehöre.« Über dies Wort musste Hans Castorp lachen, während er mit schmerzendem Rücken sich zurückfallen ließ, und Joachim, der nicht gleich verstand, was hier komisch war, sah ihn unsicher an, lachte dann aber auch. »So«, sagte er, als Hans Castorp ungegliedert und walzenförmig die nachgiebige Rolle im Nacken und erschöpft von all der Gymnastik im Stuhle lag, »wenn es nun 20 Grad Kälte hätte, so könnte dir auch nichts passieren.« Und dann ging er hinter die Glaswand, um sich ebenfalls einzupacken. Das mit den 20 Grad Kälte bezweifelte Hans Castorp, denn ihn fror entschieden. Schauer überliefen ihn wiederholt, während er durch die Holzbögen in die sickernde, nieselnde Nässe dort draußen blickte, die jeden Augenblick auf dem Punkte schien, wieder in Schneefall überzugehen. Wie sonderbar übrigens, dass er bei all der Feuchtigkeit immer noch so trocken hitzige Backen hatte, als säße er in einem überheizten Zimmer. Auch fühlte er sich lächerlich angegriffen von den Übungen mit den Decken. Wahrhaftig, Ocean Steamships zitterte ihm in den Händen, sobald er es vor die Augen führte. So überaus gesund war er doch eben auch nicht. Total anämisch, wie Hofrat Behrens gesagt hatte. Und deswegen neigte er wohl auch so zum Frosten. Die unangenehmen Empfindungen jedoch wurden aufgewogen durch die große Bequemlichkeit seiner Lage, die schwer zu zergliedernden und fast geheimnisvollen Eigenschaften des Liegestuhls, die Hans Castorp beim ersten Versuche schon mit höchstem Beifall empfunden hatte und die sich wieder aufs Glücklichste bewährten. Lag es an der Beschaffenheit der Polster, der richtigen Neigung der Rückenlehne, der passenden Höhe und Breite der Armstützen oder auch nur der zweckmäßigen Konsistenz der Nackenrolle? Genug, es konnte für das Wohlsein ruhender Glieder überhaupt nicht humaner gesorgt sein als durch diesen vorzüglichen Liegestuhl. Und so war denn Zufriedenheit in Hans Castorps Herzen darüber, dass zwei leere und sicher gefriedete Stunden vor ihm lagen, diese durch die Hausordnung geheiligten Stunden der Hauptliegekur, die er, obgleich nur zu Gaste hier oben, als eine ihm ganz gemäße Einrichtung empfand. Denn er war geduldig von Natur, konnte lange ohne Beschäftigung wohl bestehen und liebte, wie wir uns erinnern, die freie Zeit, die von betäubender Tätigkeit nicht vergessen gemacht, verzehrt und verscheucht wird. Um 4 erfolgte der Vespertee mit Kuchen und Eingemachtem, etwas Bewegung im Freien sodann, hierauf abermals Ruhe im Stuhl, um 7 das Abendessen, welches wie überhaupt die Mahlzeiten gewisse Spannungen und Sehenswürdigkeiten mit sich brachte, auf die man sich freuen konnte. Danach ein oder der andere Blick in den stereoskopischen Guckkasten, das kaleidoskopische Fernrohr und die kinematografische Trommel. Hans Castorp hatte den Tageslauf bereits am Schnürchen, wenn es auch viel zu viel gesagt wäre, dass er schon eingelebt, wie man es nennt, gewesen sei. Im Grunde hat es eine merkwürdige Bewandtnis mit diesem sich einleben an fremdem Orte, dieser, sei es auch mühseligen Anpassung und Umgewöhnung, welcher man sich beinahe um ihrer selbst willen und in der bestimmten Absicht unterzieht, sie kaum, dass sie vollendet ist oder doch bald danach, wieder aufzugeben und zum vorigen Zustande zurückzukehren. Man schaltet dergleichen als Unterbrechung und Zwischenspiel in den Hauptzusammenhang des Lebens ein, und zwar zum Zweck der Erholung, das heißt der erneuernden, umwälzenden Übung des Organismus, welcher Gefahr lief und schon im Begriffe war, im Ungegliederten einerlei der Lebensführung sich zu verwöhnen, zu erschlaffen und abzustumpfen. Worauf beruht dann aber diese Erschlaffung und Abstumpfung bei zu langer nicht aufgehobener Regel? Es ist nicht so sehr körperlich-geistige Ermüdung und Abnutzung durch die Anforderungen des Lebens, worauf sie beruht, denn für diese wäre ja einfache Ruhe das wiederherstellende Heilmittel. Es ist vielmehr etwas Seelisches. Es ist das Erlebnis der Zeit, welches bei ununterbrochenem Gleichmaß abhanden zu kommen droht und mit dem Lebensgefühle selbst so nahe verwandt und verbunden ist, dass das eine nicht geschwächt werden kann, ohne dass auch das andere eine kümmerliche Beeinträchtigung erführe. Über das Wesen der Langeweile sind vielfach irrige Vorstellungen verbreitet. Man glaubt im Ganzen, dass Interessantheit und Neuheit des Gehaltes die Zeit vertreibe, das heißt verkürze, während Monotonie und Leere ihren Gang beschwere und hemme. Das ist nicht unbedingt zutreffend. Leere und Monotonie mögen zwar den Augenblick und die Stunde dehnen und langweilig machen, aber die großen und größten Zeitmassen verkürzen und verflüchtigen sie sogar bis zur Nichtigkeit. Umgekehrt ist ein reicher und interessanter Gehalt wohl imstande, die Stunde und selbst noch den Tag zu verkürzen und zu beschwingen. Ins Große gerechnet jedoch verleiht er dem Zeitgange Breite, Gewicht und Solidität, so dass ereignisreiche Jahre viel langsamer vergehen als jene armen, leeren, leichten, die der Wind vor sich herbläst und die verfliegen. Was man Langeweile nennt, ist also eigentlich vielmehr eine krankhafte Kurzweiligkeit der Zeit infolge von Monotonie. Große Zeiträume schrumpfen bei ununterbrochener Gleichförmigkeit auf eine das Herz zu Tode erschreckende Weise zusammen. Wenn ein Tag wie alle ist, so sind sie alle wie einer. Und bei vollkommener Einförmigkeit würde das längste Leben als ganz kurz erlebt werden und unversehens verflogen sein. Gewöhnung ist ein Einschlafen oder doch Mattwerden des Zeitsinnes. Und wenn die Jugendjahre langsam erlebt werden, das spätere Leben aber immer hurtiger abläuft und hineilt, so muss auch das auf Gewöhnung beruhen. Wir wissen wohl, dass die Einschaltung von Um- und Neugewöhnungen das einzige Mittel ist, unser Leben zu halten, unseren Zeitsinn aufzufrischen, eine Verjüngung, Verstärkung, Verlangsamung unseres Zeiterlebnisses und damit die Erneuerung unseres Lebensgefühls überhaupt zu erzielen. Dies ist der Zweck des Orts- und Luftwechsels, der Badereise, die Erholsamkeit der Abwechslung und der Episode. Die ersten Tage an einem neuen Aufenthalt haben Jugendlichen, das heißt starken und breiten Gang. Es sind etwa 6 bis 8. Dann, in dem Maße, wie man sich einlebt, macht sich allmähliche Verkürzung bemerkbar. Wer am Leben hängt, oder besser gesagt, sich ans Leben hängen möchte, mag mit Grauen gewahren, wie die Tage wieder leicht zu werden und zu huschen beginnen. Und die letzte Woche, etwa von 4, hat unheimliche Rapidität und Flüchtigkeit. Freilich wirkt die Erfrischung des Zeitsinns dann über die Einschaltung hinaus, macht sich, wenn man zur Regel zurückgekehrt ist, aufs Neue geltend. Die ersten Tage zu Hause werden ebenfalls nach der Abwechslung wieder neu, breit und jugendlich erlebt, aber nur einige wenige. Denn in die Regel lebt man sich rascher wieder ein als in ihre Aufhebung. Und wenn der Zeitsinn durch Alter schon müde ist oder ein Zeichen von ursprünglicher Lebensschwäche, nie stark entwickelt war, so schläft er sehr rasch wieder ein, und schon nach 24 Stunden ist es, als sei man nie weg gewesen und als sei die Reise der Traum einer Nacht. Diese Bemerkungen werden nur deshalb hier eingefügt, weil der junge Hans Castorp Ähnliches im Sinne hatte, als er nach einigen Tagen zu seinem Vetter sagte und ihn dabei mit rotgeäderten Augen ansah: Komisch ist und bleibt es, wie die Zeit einem lang wird zu Anfang, an einem fremden Ort. Das heißt, selbstverständlich kann keine Rede davon sein, dass ich mich langweile. Im Gegenteil, ich kann wohl sagen, ich amüsiere mich königlich. Aber wenn ich mich umsehe, retrospektiv, also verstehe mich recht, kommt es mir vor, als ob ich schon wer weiß, wie lange hier oben wäre. Und bis dahin zurück, wo ich ankam und nicht gleich verstand, dass ich da war und du noch sagtest, steige nur aus, erinnerst du dich? Das scheint mir eine ganze Ewigkeit. Mit Messen und überhaupt mit dem Verstand hat das ja absolut nichts zu tun. Es ist eine reine Gefühlssache. Natürlich wäre es albern zu sagen, ich glaube schon 2 Monate hier zu sein, das wäre ja Nonsens. Sondern ich kann eben nur sagen, sehr lange. Ja, antwortete Joachim, das Thermometer im Munde. Ich habe auch gut davon. Ich kann mich gewissermaßen an dir festhalten, seit du da bist. Und Hans Castorp lachte darüber, dass Joachim dies so einfach, ohne Erklärung, sagte. Nein, eingelebt war er noch keineswegs. Weder was die Kenntnis des hiesigen Lebens in all seiner Eigentümlichkeit betraf, eine Kenntnis, die er in so wenigen Tagen unmöglich gewinnen konnte und, wie er sich sagte und es auch gegen Joachim aussprach, selbst in 3 Wochen leider nicht würde gewinnen können, noch auch in Bezug auf die Anpassung seines Organismus an die so sehr eigentümlichen atmosphärischen Verhältnisse bei denen hier oben. Denn diese Anpassung wurde ihm sauer, überaus sauer. Ja, wie ihm schien, wollte sie überhaupt nicht vonstatten gehen. Der Normaltag war klar gegliedert und fürsorglich organisiert. Man kam rasch in Trott und gewann Geläufigkeit, wenn man sich seinem Getriebe einfügte. Im Rahmen der Woche jedoch und größerer Zeiteinheiten unterlag er gewissen regelmäßigen Abwandlungen, die sich erst nach und nach einfanden. Die eine zum ersten Mal, nachdem die andere sich schon wiederholt hatte. Und auch was die alltägliche Einzelerscheinung von Dingen und Gesichtern betraf, so hatte Hans Castorp noch auf Schritt und Tritt zu lernen, obenhin Angeschautes genauer zu bemerken und Neues mit jugendlicher Empfänglichkeit in sich aufzunehmen. Jene bauchigen Gefäße mit kurzen Hälsen zum Beispiel, die auf den Gängen vor einzelnen Türen standen und auf die gleich am Abend seiner Ankunft sein Auge gefallen war, enthielten Sauerstoff. Joachim erklärte es ihm auf Befragen. Reiner Sauerstoff war darin, zu 6 Franken der Ballon. Und das belebende Gas wurde den Sterbenden zum Zweck einer letzten Anfeuerung und Hinhaltung ihrer Kräfte zugeführt. Sie schlürften es durch einen Schlauch. Denn hinter den Türen, vor denen solche Ballons standen, lagen Sterbende. Oder Moribundi, wie Hofrat Behrens sagte, als Hans Castorp ihm einmal im 1. Stockwerk begegnete. Der Hofrat kam in weißem Kittel und mit blauen Backen den Korridor entlang gerudert und sie gingen zusammen die Treppe hinauf. »Na, Sie, unbeteiligter Zuschauer, Sie«, sagte Behrens, »was machen Sie denn? Finden wir Gnade vor Ihren prüfenden Blicken? Ehrt uns, ehrt uns. Ja, unsere Sommersaison, die hat's in sich. Die ist nicht von schlechten Eltern. Habe es mir auch was kosten lassen, um sie ein bisschen zu possieren. Aber schade ist es doch, dass Sie den Winter nicht mitmachen wollen bei uns. Sie wollen ja bloß 8 Wochen bleiben, habe ich gehört. 3? Das ist aber eine Stippvisite. Das lohnt ja das Ablegen gar nicht. Na, wie Sie meinen. Aber schade ist es doch, dass Sie den Winter nicht mitmachen. Denn was so die Haute Volée ist, sagte er mit scherzhaft unmöglicher Aussprache. Die internationale Haute Volée da unten im Platz, die kommt doch nun mal erst im Winter. Und die müssten Sie sehen. Da täten Sie was für Ihre Bildung. Zum Kugeln, wenn die Kerls so Sprünge machen auf ihren Fußbrettern. Und dann die Damen, herrje, die Damen. Bunt wie die Paradiesvögel, sage ich Ihnen, und mächtig galant. Nun muss ich aber zu meinem Moribundus, sagte er, auf 27 hier. Finales Stadium, wissen Sie, durch die Mitte ab. 5 Dutzend Fiaskos Oxygen hat er gestern und heute noch ausgekneipt, der Schlemmer. Aber bis Mittag wird er wohl ad penates gehen. »Na, lieber Reuter«, sagte er, indem er eintrat, »wie wäre es, wenn wir noch einer den Hals brechen?« Seine Worte verloren sich hinter der Tür, die er zuzog. Aber einen Augenblick hatte Hans Castorp im Hintergrunde des Zimmers, auf dem Kissen, das wächserne Profil eines jungen Mannes mit dünnem Kinnbart gesehen, der langsam seine sehr großen Augäpfel zur Tür gerollt hatte. Es war der erste Moribundus, den Hans Castorp in seinem Leben zu sehen bekam. Denn seine Eltern, sowohl wie der Großvater, waren ja damals gleichsam hinter seinem Rücken gestorben. Wie würdevoll der Kopf des jungen Mannes mit aufwärts gehobenem Kinnbart auf dem Kissen gelegen hatte. Wie bedeutend der Blick seiner übergroßen Augen gewesen war, als er sie langsam zur Tür gedreht hatte. Hans Castorp, noch ganz vertieft in den flüchtigen Anblick, versuchte unwillkürlich ebenso große, bedeutende und langsame Augen wie der Moribundus zu machen, während er weiter zur Treppe ging. Und mit diesen Augen blickte er eine Dame an, die hinter ihm aus einer Tür getreten war und ihn am Treppenkopf überholte. Er erkannte nicht gleich, dass es Madame Chauchat war. Sie lächelte leise über die Augen, die er machte, stützte dann mit der Hand die Flechte an ihrem Hinterkopf und ging vor ihm die Treppe hinunter, geräuschlos, schmiegsam und etwas vorgeschobenen Kopfes. Bekanntschaften machte er fast keine in diesen ersten Tagen und auch später noch lange nicht. Die Tagesordnung war dem im Ganzen nicht günstig. Auch war Hans Castorp ja zurückhaltenden Wesens, fühlte sich überdies als Gast und unbeteiligter Zuschauer hier oben, wie Hofrat Behrens gesagt hatte, und ließ sich an Joachims Gespräch und Gesellschaft in der Hauptsache gern genügen. Die Krankenschwester auf dem Korridor freilich reckte so lange den Hals nach ihnen, bis Joachim, der ihr schon früher manchmal kleine Plaudereien gewährt hatte, seinen Vetter mit ihr bekannt machte. Das Kneiferband hinter dem Ohr sprach sie nicht nur geziert, sondern geradezu gequält und machte bei näherer Prüfung den Eindruck, als habe unter der Folter der Langeweile ihr Verstand gelitten. Es war sehr schwer, wieder von ihr loszukommen, da sie vor der Beendigung des Gespräches eine krankhafte Furcht an den Tag legte und, sobald die jungen Leute Miene machten, weiterzugehen, sich mit hastigen Worten und Blicken, auch einem verzweifelten Lächeln an sie klammerte, so dass sie aus Erbarmen noch bei ihr stehen blieben. Sie sprach des Langen und Breiten von ihrem Papa, welcher Jurist, und ihrem Cousin, der Arzt sei, offenbar um sich in ein vorteilhaftes Licht zu setzen und ihre Herkunft aus gebildeter Gesellschaftsschicht zu bekunden. Was ihren Pflegling dort hinter der Tür betraf, so war er der Sohn eines Coburger Puppenfabrikanten, Rotbein mit Namen, und neuerdings habe es sich bei dem jungen Fritz auf den Darm geworfen. Das sei hart für alle Beteiligten, wie die Herren sich wohl vorstellen könnten, namentlich wenn man nun einmal aus akademischem Hause stamme und die Feinfühligkeit der höheren Klassen besitze. So sei es hart, und nicht den Rücken dürfe man kehren. Neulich, was glaubten die Herren, komme sie von einem kurzen Ausgange zurück? Nichts als ein wenig Zahnpulver habe sie sich besorgt und finde den Kranken in seinem Bette sitzend, vor sich ein Glas dickes, dunkles Bier, eine Salamiwurst, ein derbes Stück Schwarzbrot und eine Gurke. All diese heimischen Leckerbissen hätten die Seinen ihm zugesandt zu einer Kräftigung. Aber am nächsten Tage sei er natürlich mehr tot als lebendig gewesen. Er selbst beschleunige sein Ende. Aber das werde die Erlösung ja nur für ihn bedeuten, nicht auch für sie. Schwester Bertha sei übrigens ihr Name, in Wirklichkeit Alfreda Schildknecht. Denn sie komme dann eben zu einem anderen Kranken, in mehr oder weniger vorgeschrittenem Stadium, hier oder in einem anderen Sanatorium. Das sei die Perspektive, die sich ihr eröffne, und eine andere eröffne sich eben nicht. »Ja«, sagte Hans Castorp, »ihr Beruf sei gewiss schwer, aber doch auch befriedigend«, sollte er denken. »Gewiss«, antwortete sie, »befriedigend sei er, befriedigend, aber sehr schwer.« Nun, alles Gute für Herrn Rotbein, und die Vettern wollten gehen. Aber da klammerte sie sich an sie mit Worten und Blicken, und so jammervoll war es zu sehen, wie sie sich anstrengte, die jungen Leute ein wenig länger zu fesseln, dass es grausam gewesen wäre, ihr nicht noch eine Frist zu gewähren. »Er schläft«, sagte sie, »er braucht mich nicht. Da bin ich für einige kurze Minuten auf den Gang hinausgetreten.« Und sie begann über Hofrat Behrens zu klagen und den Ton, in dem er mit ihr verkehre und der allzu zwanglos sei, um ihrer Herkunft zu entsprechen. Bei weitem gab sie Herrn Dr. Krokowski den Vorzug. Ihn nannte sie seelenvoll. Dann kam sie wieder auf ihren Papa und ihren Cousin. Ihr Hirn gab nichts weiter her. Vergebens rang sie danach, die Vettern noch ein wenig zu fesseln, indem sie plötzlich mit einem Anlauf die Stimme erhob und beinahe zu schreien begann, wenn sie gehen wollten. Sie entschlüpften ihr endlich und gingen. Aber die Schwester sah ihnen noch eine Weile mit vorgebeugtem Oberkörper und saugenden Blicken nach, als wollte sie sie mit den Augen zu sich zurückziehen. Dann entrang sich ein Seufzer ihrer Brust und sie kehrte zu ihrem Pflegling ins Zimmer zurück. Sonst wurde Hans Castorp in diesen Tagen nur noch mit der schwarzbleichen Dame bekannt, jener Mexikanerin, die er im Garten gesehen hatte und die Toule deux genannt wurde. Es geschah wirklich, dass auch er aus ihrem Munde die trübselige Formel hörte, die ihr zum Spitznamen geworden war. Aber da er sich vorbereitet hatte, so bewahrte er gute Haltung dabei und konnte nachher zufrieden mit sich sein. Die Vettern trafen sie vor dem Hauptportal, als sie nach dem ersten Frühstück den vorgeschriebenen Morgenspaziergang antraten. In ein schwarzes Kaschmirtuch gehüllt, mit krummen Knien und langen, ruhelos wandernden Tritten ergingen sie sich dort, und gegen den schwarzen Schleier, der um ihr silbern durchzogenes Haar geschlungen und unter dem Kinn zusammengebunden war, schimmerte mattweiß ihr alterndes Gesicht mit dem großen, verhärmten Munde. Joachim ohne Hut, wie gewöhnlich, begrüßte sie durch Verneigung und sie dankte langsam, während beim Schauen die Querfalten in ihrer engen Stirn sich vertieften. Sie blieb stehen, da sie ein neues Gesicht bemerkte und erwartete leise mit dem Kopfe nickend die Annäherung der jungen Leute, denn offenbar hielt sie es für notwendig zu hören, ob der Fremde von ihrem Schicksal wisse und seine Äußerung darüber entgegenzunehmen. Joachim stellte seinen Vetter vor. Sie reichte dem Gast aus der Mantille heraus die Hand, eine magere, gelbliche, hochgeäderte, mit Ringen geschmückte Hand, und fuhr fort, ihn nickend anzublicken. Dann kam es. »Tous les deux, monsieur«, sagte sie. »Tous les deux, vous avez?« »Je le sais, madame«, antwortete Hans Castorp gedämpft. »Et je le regrette beaucoup.« Die schlaffen Hautsäcke unter ihren jetzt schwarzen Augen waren so groß und schwer, wie er es noch bei keinem Menschen gesehen. Ein leiser, welker Duft ging von ihr aus. Es war ihm sanft und ernst um das Herz. »Merci«, sagte sie mit einer rasselnden Aussprache, die sonderbar zu der Gebrochenheit ihres Wesens stimmte. Und der eine Winkel ihres großen Mundes hing tragisch tief hinab. Dann zog sie die Hand unter die Mantille zurück, neigte den Kopf und machte sich wieder ans Wandern. Hans Castorp aber sagte im Weitergehen, »Du siehst, es hat mir nichts gemacht. Ich bin ganz gut mit ihr fertig geworden. Ich werde überhaupt mit solchen Leuten ganz gut fertig, glaube ich. Ich verstehe mich von Natur auf den Umgang mit ihnen. Meinst du nicht auch? Ich glaube sogar, ich komme mit traurigen Menschen im Ganzen besser aus als mit lustigen. Weiß Gott, woran es liegt. Vielleicht darin, dass ich doch weise bin und meine Eltern so früh verloren habe. Aber wenn die Leute ernst und traurig sind und der Tod im Spiele ist, das bedrückt mich eigentlich nicht und macht mich nicht verlegen, sondern ich fühle mich dabei in meinem Element. Und jedenfalls besser, als wenn es so forsch zugeht, das liegt mir weniger. Neulich dachte ich, es ist doch eine Albernheit von den hiesigen Damen, sich dermaßen vor dem Tode zu graulen und allem, was damit zusammenhängt, dass man sie ängstlich davor bewahren muss und das Viaticum bringt, wenn sie gerade essen. Nein, pfui, das ist läppisch. Siehst du nicht ganz gern einen Sarg? Ich sehe ganz gern mal einen. Ich finde, ein Sarg ist ein geradezu schönes Möbel, schon wenn er leer ist. Aber wenn jemand darin liegt, dann ist es direkt feierlich in meinen Augen. Begräbnisse haben so etwas Erbauliches. Ich habe schon manchmal gedacht, Man sollte statt in die Kirche zu einem Begräbnis gehen, wenn man sich ein bisschen erbauen will. Die Leute haben gutes schwarzes Zeug an und nehmen die Hüte ab und sehen auf den Sarg und halten sich ernst und andächtig und niemand darf faule Witze machen wie sonst im Leben. Das habe ich sehr gern, wenn sie endlich mal ein bisschen andächtig sind. Manchmal habe ich mich schon gefragt, ob ich nicht Pastor hätte werden sollen. In gewisser Weise hätte das, glaube ich, nicht schlecht für mich gepasst. Hoffentlich habe ich keinen Fehler im Französischen gemacht bei dem, was ich sagte. Nein, sagte Joachim, je le regrette beaucoup, war ja soweit ganz richtig.